Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahaṃ sammā sambuddho viññā caraṇa sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasāraṭi sattā deva manussānaṃ buddho bhagavā ti svākhāto bhagavatā dhammo sandhītiko akāliko ehi pāssiko oppanayiko paccattaṃ veditābbho viñuhi ti supatipanno bhagavato savakasaṅgho ujupatipanno bhagavato savakasaṅgho ñāyapatipanno bhagavato savakasaṅgho sāmīcipatipanno bhagavato savakasaṅgho yadidaṃ cattāri purisa yugāni aṭṭha purisa puṅgalā esse bhagavato sāvakasaṅgho āhuṇeyyo pāhuṇeyyo dakkhineyyo aṅjali karaniyo anuttaraṃ puṇyakkhetaṃ Sati evaṃ buddhaṃ sarantānaṃ dhammaṃ saṅghaṃ ca bhikkhavo bhayaṃ vā cambitattaṃ vā lomahamso nahe sati iti. So, wir haben gesprochen über die Charanadhammas und Weisheit, die für alle notwendig sind, wenn man sich wenn man nach Erlösung sich sehnt. Die haben wir erklärt. Dann wir haben auch erklärt die verschiedenen Bedeutungen von Paramis. Die Paramis heißen Tugend, die heißen Vollkommenheiten, die heißen auch die Dhammas, die Faktoren, die uns es ermöglichen, diese Seite, das heißt von diesem samsarischen Leiden, zu andere Seite, zu Befreiung. Und wir haben auch erklärt, dass Parami hat sehr breite Bedeutung. In dem Sinne, dass alle Tugenden, auch weltliche Tugenden, die Hilfsmittel sind zu bessere Qualität von Leben und dann zu mehr Weisheit, die dann allmählich auch, wenn sie zur Reife kommen, auch die Türe öffnen zur Befreiung. Dann wir müssen immer im Geiste auch behalten, dass es gibt weltliche Paramis und überweltliche Paramis. Diese Bedeutung wird dann besonders weiter in den Mahayana-Schriften entwickelt. Und die ganze Mahayana-Philosophie ist sozusagen auf diese Unterscheidung basiert. Was sind die weltlichen Paramis? Die weltlichen Paramis sind die Paramis, die mit verstanden werden in dem Sinne von, dass es da eine wahre Wesen gibt, ein wahre Geber, der durch Geben dann zu besserem Zustand von Existenz kommt, dass es da auch wahre Existenz gibt, dass es ein der Empfänger auch wahr ist, ein etwas Wesentliches, dass auch die Sache, die man gibt, etwas Wesentliches ist. Und die Aspiration dann wird, obwohl man sich nach Erlösung sehnt, solange man mit diesem Auffassung arbeitet, dann die Paramis dann können nur führen zu besserem Zustand von Existenz. Die können dann nicht führen zur Erlösung. Solange man an einen wahren Geber, einen wahren Ich, einen wahren Du, einen wahren Wesen glaubt und an die wahren Dinge glaubt, werden die Paramis dann nicht zu Erlösung führen können, besonders in zur Erlösung im Sinne von der höchsten Erlösung, Erlösung von dem die der vollkommen erwachte Buddha selbst erlebt hat. Jemand, der diese Erlösung sich nähern möchte, der alle Paramis, das er übt, zum Zwecke von Allwissen, zum Zwecke von dem Zustand von Buddha. Das ist wichtig zu verstehen. Und wenn man sich in den übernatürlichen Paramis üben möchte, dann überweltliche Paramis sind die Paramis, in denen eben nicht mehr diese Unterscheidungen gibt, dass es ein wahrer Geber gibt, ein wahrer Empfänger, aber man gibt die Paramis in Einklang mit Weisheit. Wir haben schon über diese vier Adhidhanas, die vier Grundlagen, die haben damit zu tun, die Grundlage von Wahrheit, die Grundlage von Loslassen, die Grundlage von Upasama. Wie haben wir eben Beruhigung und natürlich Weisheit. Weisheit ist sozusagen die Mutter von allen anderen Paramis. Wenn Weisheit nicht vorhanden ist, wie dann weiter sehr ausführlich erklärt würde in Pragya Paramita Sutras, die Grundlage für Mahayana Philosophie sind, wenn transzendentale Weisheit nicht anwesend ist, die Weisheit, die Gegensätze in der Welt transzendiert, dann sind die Paramis nicht Paramis in dem Sinne, dass sie zu dem Zustand von vollerwachten Buddha führen. Aber sie kennen die weltliche Paramis dann vorbereiten den Weg für allmähliche Verständnis von überweltlichen Paramis, die dann eigentlich die Voraussetzung sind für Erlösung. Wie wir erklärt haben, alle, die erlöst sind, im gewissen Sinne haben diese überweltliche Paramis geübt. Auch die Schüler, wenn sie, je mehr sie diese überweltliche Parami geübt haben, desto mehr Fähigkeit sie haben, den anderen zu helfen. Und den anderen zu helfen, ist dann Geschmack von Paramis. Die Bedeutung von Paramis ist dann, dass man wohl tut für die anderen. Und man, indem man wohl tut für die anderen, man bekommt das höchste Wohl. Dann indem man für die Wohl von anderen die Paramis macht, dann akkumuliert man die wahre religiöse Verdienst, das dann Voraussetzung ist für eigentliche Praxis von überweltlichen Paramis, die dann zu dem Zustand von Buddha führt. Nur wegen Weisheit, dann kann man Paramis in wahren Sinne üben. Ohne Weisheit die Paramis kennen dann nicht im direkten Sinne zu dem höchsten Ziel des Buddhas Weges führen, das heißt zur Erlösung. Und die Weisheit ist eben die Weisheit, die transzendiert die Gegensätze zwischen Ich, Du, Er, Wesen, Mann, Frau. Geber, Empfänger. Wenn diese Übersätze transzendiert sind, dann Gegensätze. Wenn diese Gegensätze transzendiert sind, dann öffnet sich dann der Weg zu großen Befreiung, Befreiung von Buddha selbst. Also, indem man die Paramis übt mit dieser Perspektive, wird man dann, wie auch erklärt in Charyapitaka, wird man dann auch imstande sein, mit die Paramis üben, mit der großen Hochachtung, wann Hochachtung für die anderen impliziert dann in dieser Perspektive auch Hochachtung für sich selbst. Nur jener, der die Transzendenz von Wahrheit versteht, dass die Wahrheit transzendiert, diese Dualität zwischen ich und du, Mann und Frau, und so weiter, Geber und Empfänger, wird dann die Paramis, wird dann instande sein, die Paramis mit Hochachtung üben, dann werden sie erst führen zu dem höchsten Ziel, zu dem Zustand von Buddha, der immer Hochachtung für alle Wesen übt, indem er in sich selbst das Höchste erreicht hat. Ob man überhaupt von Erreichen reden kann, weil, wie wir erklärt haben, schon gestern, der Zustand von Buddha ist Zustand von Dhamma. Und in Dhamma, es gibt es nicht zu erreichen. Eben weil es nicht zu erreichen gibt, ist es Dhamma. Leerheit, Soheit. Das ist wichtig zu verstehen. Nur mit dieser Perspektive, wenn man sich die Paramis übt, mit der Perspektive, dass man sich diese Nicht-Dualität oder die wahre Natur der Dinge, was auch Natur von Buddha ist, weil, wie in den Suttas auch klar erklärt wird, wer sieht Buddha, der sieht Dhamma. Und wer sieht Dhamma, der sieht bedingte Entstehung. Und wer sieht bedingte Entstehung nach Dhamma, der sieht die Soheit der Dinge. Der sieht die leere Natur von bedingten Entstehung die auch genauso in Theravada-Schriften, in Visuddhimagga erklärt wird, so wie in Mahayana. Der jemand, der wirklich Buddhismus versteht, versteht dann auch diese Lehre, die leere Natur von bedingten Entstehung oder die bedingte Entstehung als die Soheit der Dinge. Wenn man dann mit die Paramis übt, mit der Perspektive von überweltlichen Paramis in diese, in der die Gegensätze überwunden sind, der dann allmählich ist, wird fähig, die Paramis zu üben, die Tugenden zu üben, die Vollkommenheiten zu üben, mit voller Hochachtung und ohne Unterbrechung. Dann wird er seine Charana, seine Praktiken und seine Weisheit, was die Voraussetzungen sind, wie wir erklärt haben, für Erlösung, allmählich zu Vollkommenheit wachsen können. Ja, habe ich mich. Okay. Also nur mit diesem Geist dann wird der Bodhisattva imstande sein, die unglaublichen Taten zu praktizieren, die eben in den Jatakas geschildert werden, zum Wohl der anderen, indem er eine Entschlossenheit entwickelt, die sie durch nichts brechen kann, indem er eine Hochachtung für alle Wesen, indem er immer Tugenden, die zur Wahrheit führen, in den anderen sucht. Und indem er dann mit immer stärker Wille unaufhörlich praktiziert. Das sind dann die Voraussetzungen für Praxis von den Paramis, zwecks Zustand von Buddha, zwecks Allwissen. Und indem dieser Zustand das höchste Zustand ist, wird man dann allmählich imstande sein, durch das höchste alle niedrigere, alles was niedrigeres ist, zu mindern und zu beseitigen. Wie wir schon gesagt haben, der Arahat, obwohl er die Unreinheiten des Geistes beseitigt hat und Unwissen beseitigt hat, das zu der Erlösung von den Schülern von Buddha gehört. Er hat noch nicht völlig die Gewohnheiten, die mit Unreinheiten des Geistes verbunden sind und die Hindernisse zu Allwissen beseitigt. Und wie werden die dann beseitigt? Indem man, obwohl man noch nicht den höchsten Zustand erreicht hat, man immer kontempliert und gibt sich Mühe, immer tiefer und tiefer zu verstehen, diesen höchsten Zustand. Diesen Zustand, von Buddha, diesen Zustand von Vollkommenheit in allen Tugenden, in Vollkommenheiten, dieser Zustand von vollkommen eins sein mit Dhamma. Das ist dann Wesen von diesem Abhinihara, dieser große Entschluss oder große Hingabe, das mit dem Weg von Bodhisattva verbunden ist. Hingabe zu wem? Hingabe zu Buddha als Dhamma und Dhamma als Buddha. Nach der Einleitung zu Jatakas, auch nach Charyapitaka-Kommentar und nach den diese Sachen auch kommen in Mahayana Büchern, der jemand, der wirklich ein Zustand von Bodhisattva, der dann realisierten Bodhisattva, der dann die Qualifikation von Buddha werden hat. Er muss 8 Qualitäten haben, die erklären wir noch kurz. Er muss nach Charyapitaka-Kommentar, er muss ein Mensch sein, in dem Zustand des Menschen ist am günstigsten. Nach Charyapitaka auch, das kommt auch in Mahayana, er soll von menschlichem Geschlecht sein. Der Buddha wird, obwohl Arahat kann auch eine Frau sein, aber Buddha soll von männlichen Geschlecht sein. Als ich in Nepal war, jetzt vor kurzem, dann habe ich einen mit einem Gelehrten, der lehrte da in Kathmandu, darüber gesprochen. Er hatte mich diese Frage gestellt: Was denke ich darüber, dass nur Mann Buddha werden kann? Ich habe ihm gesagt, dass in den Mahayana-Schriften ist eine Naga-Frau, die wechselt Geschlecht, weil sie so, wenn man ein Buddha sein möchte, dann er muss unheimliche Kräfte sammeln. Wenn er unheimliche Kräfte sammelt, er kann dann sein Geschlecht, so wie diese Naga-Mädchen, gleich ändern. Er kann erscheinen so wie ein Moment wie ein Mann, nächste Moment wie eine Frau, so wie diese Naga-Mädchen, sehr berühmte Geschichte. Er meinte, dass diese Sachen, er war sehr ziemlich, weil er lange Zeit in Amerika gelebt hat, er war ein bisschen vertraut mit den westlichen Gedanken, dass er hat gesagt, man sollte nicht diese eigentlich in Westen predigen, dass nur ein Mann ein Buddha werden kann, dass diese Sache ist nicht so wichtig, man soll nicht darüber sprechen. Das hat auch, wenn man von einer Transzendenz ausgeht, auch gar keinen Sinn mehr. Also dann ist noch Mann und Frau ist noch ein Konzept, was dann gar nicht mehr existiert. Ja, es gibt verschiedene Theorien. Wir werden jetzt nicht eingehen. In Mahayana natürlich gibt es Theorien von drei Körpern. Nirmanakaya, Sambuddhakaya, Dharmakaya. Natürlich in Dharmakaya gibt es kein Geschlecht. Aber in Nirmanakaya, das ist Körper, in dem der Gautama geboren wird, in dem er macht, was er macht. Alle die Sachen, die für einen Buddha zu machen sind, das macht er dann in Nirmanakaya, in den geschaffenen Körper. Dieser geschaffene Körper, das soll dann von männlichem Geschlecht sein. Aber wir werden nicht darüber diskutieren. Ich wusste, dass es Komplikationen gibt. Da ist wahrscheinlich was weggelassen worden. Das ist niedergeschrieben worden. Auf jeden Fall. Wie immer man das interpretiert, es ist die Tatsache, dass für Dhamma-Übung ist, für große Bemühungen ist der Körper von Mann vorteilhafter als die Körper von Frau, das ist klar. Niemand kann das verneigen. Und wenn man sich um den Zustand von Buddha bemühen möchte, dann natürlich für die große Bemühung ist es vorteilhafter, mit einem Körper von Mann zu arbeiten. Das ist Tatsache, kann man nicht verneigen. Okay. Andere Meinung gibt es. Lassen wir das jetzt. Okay, dann nächste ist er soll hetu sampati, er soll diese Bedingungen und Ursachen von einem Buddha gesammelt haben. Nächste ist, wenn einer zu Buddha wird, genauso wenn einer zu Arahat wird, er muss die Welt aufgeben, Babaja. Nur jemand, der alles aufgegeben hat, kann ein Buddha werden. Weil, wie wir gestern erklärt haben, Zustand von Buddha ist nichts anderes als Loslassen von allem. Indem man alles losgelassen hat, wird man vollkommen eins mit Dhamma sein können. Babaja, dann der jemand, der qualifiziert ist zum Zustand von Buddha, er braucht Gunasampati, er braucht die alle Qualitäten, die einen Buddha machen, zu erwerben. Dann er braucht Adhikara. Adhikara heißt, er braucht diese Hingabe, vollkommene Hingabe zu dem Ideal. So, dass wenn er auch in die tiefste Hölle gehen soll, geht er ohne jegliche Angst. Dann natürlich die Hölle wird zu Lotusbluten, wie es in den Jataka-Geschichten erklärt wird. Wenn man mit dieser Hingabe, der, wie wir lernen werden, der Bodhisattva übt sich in Paramis, indem er in sich Paramis übt, wird er immer dann Hindernisse. Je größer seine Entscheidung, Buddha zu werden, desto größer dann werden die Hindernisse, die in Wege stehen werden. Dann, weil wenn man sich nicht Mühe gibt, das Höchste zu erreichen, dann der Mara wird sich auch nicht Mühe geben, das Höchste zu geben, um das zu vermeiden. Das ist Gesetz. Du sollst vielleicht noch sagen, dass Mara auch nur ein Mann sein kann. Männlich. Männlich ist Mara. Aha. Mara hat aber Tochter. Oh. die machen sehr gut seinen Job. Okay. Dann er braucht Chandata. Chandata heißt, er braucht diese unerschütterbare. Unerschütterliche, kann man nicht sagen. Unerschütterliche. Sehr schön. Unerschütterliche Sehnen. Chanda ist eigentlich, heißt Sehnen, zu tun etwas. Unerschütterliche Sehnen zu tun. Alles, was zu tun ist, um ein Buddha zu werden. Das sind die acht. Sind sie acht schon? Das sind die acht Qualifikationen, die einen zum Buddha machen. Und jetzt kommen wir, indem wir diesen Hintergrund erklärt haben, jetzt kommen wir dann zu den Paramis. Und die Paramis wir kommen wieder zurück zur Geschichte in der Einleitung zu Jatakas. Das erklärt, wie der Bodhisattva als Asket Sumedha, der schon sehr außerordentliche Wesen war. Er ist geboren in Brahmin-Familie, sehr reiche Brahmin-Familie mit Millionen Vermögen. Er hat nach dem Tod von seinen Eltern, er hat alles aufgegeben. Große Dana. Dann zieht er in die Himalayas. Der Buddha zieht nach Siden. Aber in Indien ist es Tradition, alle Asketen ziehen nach Norden. Der Buddha hat ein bisschen andere Richtung eingeschlagen. Aber in den früheren Leben hat er die Tradition gefolgt, wenn man die Welt von der Welt sich löst, zieht man nach oben, nicht nach unten, nach Süden. Und das ist oben sind die Himalayas. Wir haben hier die Alpen. Also in wir sind, das ist südliche Richtung, aber in Indien ist nördliche Richtung. Dann ist er in die Himalayas gegangen und hat er alle weltliche, übernatürliche Kräfte schon geübt. Er kann fliegen wie der Pilot Baba. Und indem er sieht den Buddha Dipankara, obwohl er schon die alle notwendigen Qualifikationen hat, um ein Arahat zu werden, er nimmt dann den Entschluss, er will genauso sein wie der Buddha. Und die Buddha sind alle gleich, weil wer Buddha sieht, sieht Dhamma, wer Dhamma sieht, sieht Buddha. Und danach, wenn er diese Entscheidung genommen hat, wie wir schon erklärt haben, er liegt auf dem Boden vor dem Buddha auf der Straße, wirft sich in Schmutz, damit der Buddha und seine Schüler nicht in Schmutz treten. Und mit der Entscheidung, dass er genauso in Zukunft sein werde. Und der Buddha natürlich sieht es sehr klar und erklärt, wie wir gesagt haben, du wirst es schaffen. Nach so viel Zeit bist du genauso wie ich geboren, aber geboren in diese Familie, mit diesen Schulen. Der Buddha sieht ein von den Eigenschaften von Buddhas ist, dass sie Zukunft und Vergangenheit ohne Hindernisse sehen können. Nachdem, jetzt kommen verschiedene Abhuta Dhammas, verschiedene, die Getta, dann kommt Erdbeben und die Getta, dann werfen Blumen und so weiter. Das geschieht immer, wenn ein großes Ereignis kommt. Heutzutage geschieht es nicht. Nur Erdbeben, aber keine Blumen von den Göttern. Aber diese Erdbeben, das mit den Blumen von den Göttern zusammenkommt, ist sehr angenehme Erdbeben, in dem niemand stirbt und alle sich wohlfühlen. Nach all diesen Sachen, dann was der Sumedha macht, ist, er kontempliert über die Buddha-Karaka-Dhammas, über die Sachen, die einen zum Buddha machen. Und er kontempliert sie in dieser Folge, die wir jetzt erklären werden. Und warum? So wird in Charyapitaka erklärt, indem immer die nächste Vollkommenheit erläutert oder reinigt die vorausgegangene. Und was ist dann erste Parami, über die wir dann sprechen werden? Das ist Dana. Freigiebigkeit, oder? Wie übersetzt man? Freigiebigkeit. Warum Freigiebigkeit kommt erst? Wir haben schon erklärt, die Voraussetzung für ein spirituelles Leben ist, dass man die Notwendigkeit spürt, eigene Begierde zu begrenzen, zu beseitigen, zu mindern, weil, wie wir wissen, Tanha, wegen Tanha kommt Unwissen, wegen Unwissen kommt Tanha. Anfang von allen Unreinheiten des Geistes ist natürlich Unwissen. Aber Unwissen, wie erklärt in, zum Beispiel in Samaditi Sutta, der weise Sariputta wird gefragt, was ist denn die Ursache von Unwissen? Und die Ursache von Unwissen, antwortet Sariputta, sind die Asavas, vor allem Kama-Asava. Hm? Kama-Asava, Bhava-Asava, Avijja-Asava, hm? Manchmal auch Ditti-Asava, manchmal drei, manchmal vier. Aber wichtigste, erste Kama-Asava, das ist nichts anderes als Tanha. Also Unwissen, Wurzel von Unwissen ist Tanha. Und Wurzel von Tanha ist Unwissen. Und genau wie niemand kann entscheiden, ob die Huhn oder Ei kommt erst. Was kommt erst, Huhn oder Ei? Genauso niemand kann Unwissen und Tanha trennen. Und so lange man kein Übel sieht in Begierde, wird man nie wirklich imstande sein, in Praxis von Vollkommenheiten einzutreten. Das hat der gute Bodhisattva in den Jatakas, gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Soll ich eine schöne Geschichte erzählen? Es gibt Shakal Jataka. Hm? Haben Sie gehört? Shakal Jataka? Einmal wurde der große Buddha, der in früheren Leben als Bodhisattva in Schoß von einem Schakal geboren. Hm? Natürlich, er war kein ordentlicher Schakal. Er hatte sehr große Zähne, sehr starken Körper, weil er Paramis geübt hat schon. Hm? Und so, was macht ein hungriger Schakal? Der wandert am Ufer von Ganga. Damals in Indien, am Ufer von Ganga, gab es noch was? Große Wälder. Und wer lebt in den großen Wäldern? Elefanten. Da, er hungrig wandert am Ufer von Ganga. Und was sieht er? Ein sehr wunderschönes Blick, einen toten Elefant, der da am Ufer von Ganga liegt. Dann er freut sich sehr, geht zu dem Elefanten und beißt hier, beißt her, aber weil es so zäh ist, er beißt nicht durch. Obwohl er sehr starker Schakal ist, er kann nicht durchbeißen. Dann er so tanzt wie ein, was? Genau wie die Elvira sagt, er tanzt in rund dem großen Elefanten und was findet er? Er findet er sein After, sag mal, diese Po, ne, diese Anus. Anus heißt After, sein After findet er. Dann sieht da was Weiches, dann was macht er? Er beißt seinen Weg durch in sein Leib. Und indem er sehr hungrig ist, frisst er weiter, weiter, weiter, bis er zu dem Herz und Lunge kommt. Und da da warm ist, angenehm ist, dann er wohnt auch da. Und es ist Sommer. Diejenigen, die in Indien gelebt haben, wissen, was Sommer in Indien ist, sehr heiß. Dann der gute Elefant wird immer mehr trocken. Dann, was geschieht? Er wird in diesem Leib gefasst. Er kann nicht mehr gefangen. Er kann nicht mehr weg. Dann er beißt wie verrückt, aber er kann nicht mehr weg. Dann, das ist kritische Lage. Aber der gute Schakal, er beißt immer weiter und wahrscheinlich, das wird nicht in Jataka gesagt, er betet auch. Und dann kommt Monsun, Regnen. Dann, wenn Regnen kommt, Fleisch wird ein bisschen weicher, dann sieht er wieder Ende von dem Tunnel. Da. Etwas öffnet sich. Dann wieder beißt er, beißt er, beißt er, bis er dann nach langer, langer Bemühung zu Ende kommt, zu dem Ende von dem Tunnel und kommt raus. Aber wenn er kommt raus, er kommt mit großen, großen Leiden und in diesem großen Kampf, um weg von dem Leib von Elefant herauszukommen, verliert er alle seine Haare. Er kommt nur diese Haut ohne Haare. Und er lebt großes Leiden. Dann er sieht sehr klar, dieses großes Leiden ist alles wegen dieser Begierde. Dann entscheidet der gute Schakal, nie wieder, ich werde ein Kämpfer sein, ich werde mich nie wieder so von den Begierden bedrücken lassen. Er bleibt immer treu diesem Entschluss, weil ein Bodhisattva auch im Leibe von einem Schakal ist mit großem Entschluss, großer Kraft von Entschluss versehnt. Also, was heißt das? Er hat durchgeblickt durch seine Weisheit, dass wir machen müssen, wie viel Leiden kommt von Wollen, von Begierde. In der Tat, für einen, der sich in den Paramis übt, der sich in den Charanadamas übt, der sich in Weisheit übt, er sieht immer klarer, wie diese intelligente Schakal, dass Begierde ist nichts anderes als Leiden und Leiden ist nichts anderes als Begierde. Nur wenn man das durchgeblickt hat und sieht mit Klarheit, kommen dann andere Paramis. Wenn man das nicht gesehen hat, erlebt hat, verstanden hat, die anderen Paramis werden nie einen festen Grund haben können. Hm? Deswegen Dana kommt erst. Und was ist die Eigenschaft von Dana, von Freigiebigkeit? Nichts anderes als loslassen. Chaga, Parichaga. In jemand wie wird diese Fähigkeit zu wirklichen zu Freigiebigkeit erfahren, indem man sieht Gefahr in Sakta, in Greifen. Hm? Die Freigiebigkeit manifestiert sich als Nicht-Greifen. Und wenn Nicht-Greifen da ist, wird Greifen als Leiden erfahren, wie dieser Schakal es in dem Leibe von dem Elefant erfahren hat. Das ist wichtig zu verstehen. Deswegen wenn man das verstanden hat, das ist der Bezug zu Sila. Man wird verstehen, diese Notwendigkeit von Moralität. Nur durch Moralität, durch Disziplin, die auf moralischen Prinzipien basiert ist, was Sila ist, wird man imstande sein, seine Freigiebigkeit zu erläutern. Hm? Zu läutern. Deswegen in den Paramis Dana kommt am Anfang als Erste. Und es kommt als Erste auch, weil es am leichtesten zu üben ist, in dem Sinne, dass wenn man kann nicht, wir haben schon gesagt, alles loslassen ist nichts anderes als Befreiung. Aber indem man fängt an mit kleinem Loslassen, indem man gibt ein bisschen Geld oder ein bisschen Essen, jemand, der das braucht. Das ist schon Freigiebigkeit, das ist schon Dana. Und das ist nicht so schwer zu machen. Wenn man sich geübt hat, wenig zu geben, wird man dann allmählich auch imstande sein, mehr zu geben. Wenn man nicht wenig gegeben hat, wird man nicht imstande sein, mehr zu geben. Und wenn man mehr gegeben hat, wird man allmählich das große Loslassen lernen kennen. Hm? Dann, wenn man sieht, dass Greifen ist Leiden, wird man dann auch sehr klar sehen können, die Notwendigkeit, sich zu disziplinieren. Indem wir nicht sehen, dass Begierde sind Leiden, wir werden auch nicht werden sehr klar ansehen können, die Notwendigkeit, sich moralisch zu disziplinieren. Das ist auch ein wichtiges Problem von unserer Zeit. Hoppla. Yeah. Je mehr Begierde, desto mehr Leiden. Aber indem wir Materialismus glauben, wir denken, dass Glück kommt aus den materiellen Sachen. Deswegen diejenigen, die diese Notwendigkeit, Begierde zu zähmen, ist nicht die Mehrheit, sondern mehr Minderheit, oder ist es nicht so? Leider. Hm? Leider. Leider. Dann, wie in den Schriften in so vielen Suttas erklärt wird, jemand, der sich diese Notwendigkeit sieht, sich moralisch zu disziplinieren, sich disziplinieren in Moralität, im Sinne von Moralität. Er sieht, dass damit Moralität zu erfolgreichen erfolgreich geführt werden kann. Das heißt, indem man sich in Moralität übt, man wird eigene Begierde zähmen und man wird auch diese Anhaften an Existenz an weltlicher Existenz auch mindern können. Hm? Dann die Übung von Moralität geht auf natürliche Weise zu Nekama. Hm? Nekama kann man am besten übersetzen als Entsagung. Entsagung hier bedeutet nicht unbedingt, obwohl es auch damit verbunden ist, dass man ein Mönch wird. Die Laien können auch Entsagung üben, indem sie die eigene Karma, eine eigene Begierde, nach den Sinnen, Freuden und nach und eigene Anhaften an Existenz mindern. Das ist Nekama. Idealer Zustand dafür ist dann Entsagung, dass man sieht, wie so in so vielen Schriften erklärt wird, dieses Leben im Hause ist so wie Gefängnis. Hm? Leben, diese Babaja ist so wie Leben in Freiheit. Hm? Hauslosigkeit. Wichtig ist jetzt, was der Bodhisattva Sumedha sieht als nächste nach Nekama, nächste Parami, Weisheit. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Durch Verständnis von Nekama, von, wie haben wir Nekama übersetzt? Entsagung, kommt Weisheit. Das ist gleich für alle, die sich nach Erlösung sehnen. Ohne Entsagung gibt es keine wahre Weisheit. Das ist, was der Bodhisattva in tiefen Sinne in seiner Kontemplation erfahren hat und durchgeblickt hat. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen einem, der sich nach der Erlösung von den Schülern sehnt und einem, der sich nach Erlösung von Buddha sehnt? Einer, der sich nach egal welche Erlösung man realisieren möchte, es gibt keine Erlösung ohne Nekama. Die Weisheit, die zur Erlösung führt, ist durch Nekama bedingt, durch Entsagung bedingt. Jetzt, was macht ohne Entsagung kein Weg zu erlösende Weisheit? Jetzt, was macht der, wir haben das schon erklärt, was macht der Schüler von Buddha, indem er das versteht? Er übt so, dass er das Leiden von Samsara verlässt, dass er, wovon kommt Leiden von Samsara? Durch Sankaras, durch Kamma. Indem er das einsieht, er verlässt die durch allmählich die durch Kamma geschaffene, Kamma erzeugte Formationen und er wendet sich in die Seligkeit von Nirvana. Was denn? Die Seligkeit. Seligkeit. Seligkeit. Seligkeit. Was habe ich falsch gesagt? Nee, ich habe es falsch verstanden. Okay. Dann habe ich mich richtig ausgedrückt. Jetzt, was macht so ein Bodhisattva, der sich, so wie der Sumedha, der sich nach höchster Erlösung sehnt? Ohne, wie wir gesagt haben, er hat genau dieselbe Nekama-Entsagung wie der Savaka. Ohne Entsagung keine erlösende Weisheit. Das durchdringt er genauso wie der Savaka. Ohne das ist er kein Bodhisattva im wahren Sinne. Obwohl er sich nach dem Zustand von Bodhisattva sehnt, er ist kein Bodhisattva. Es gibt kein Bodhisattva, keine Bodhisattva-Praktiken ohne Entsagung. Aber obwohl er alle Vorteile von Nirvana klar versteht, er geht nicht in Nirvana ein, wegen seinem großen Mitleid. Dann, was er sieht, genau wie der Savaka, ohne Entsagung, keine erlösende Weisheit. Dann, was macht er? Mit Entsagung, er kontempliert die Leerheit, als die, obwohl er nicht in Nirvana eingeht, er kontempliert die Leerheit als die wahre Natur, alle Dinge. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das ermöglicht ihn dann, obwohl er Entsagung praktiziert, in Nirvana zu in Samsara zu bleiben. Und die Mittel, wir haben schon gesagt, dass die Ursachen, die Bedingungen von Paramis im Sinne von den Buddha-Karaka Dhammas, von den Sachen, die zu dem Zustand von Buddha führen, ist, dass man mit Gefühl, nicht Mitgefühl und Heilmittel hat. ohne Mitgefühl und Heilmittel kein Weg von Bodhisattva, der sich nach dem Zustand von Buddha sehnt. Dann, was heißt er, dass er durch sein Mitleid, er bleibt in Samsara, wie erklärt in Charyapitaka auch, im Charyapitaka-Kommentar, durch sein Mitleid, er entscheidet sich, in Samsara zu bleiben, aber durch die Heilmittel, Upaya Kosala, die er sammelt, wir haben schon gesprochen darüber, dass die Ursache, eine von den wichtigen Ursachen von dem Zustand von Buddha ist Umaga. Umaga heißt die Tunnel, die heilende Mittel. Durchzugehen, durchzugehen durch diese endlose Leiden von Samsara und lernen, ihn durch Heilmittel nicht zu leiden. Indem er Weisheit übt. Durch Weisheit dann der jemand, der sich entschlossen hat, in Samsara zu bleiben, er lernt nicht zu leiden. Durch große Mitleid, er entscheidet sich, nicht in Nirvana einzugehen, und durch Weisheit lernt er, Weisheit von heilenden Mitteln, lernt er, nicht zu leiden. Habe ich mich klar ausgedrückt? Bis dann. Was ist die Weisheit? Die Weisheit ist Weisheit von den heilenden Mitteln und von diesen transzendentalen Weisheit, die die Gegensätze überwindet. Die Weisheit von der wahren Natur aller Dinge. Diese Sache wird auch erklärt in Charyapitaka, besonders in Charyapitaka-Kommentar, aber wird nicht entwickelt. Es wird entwickelt dann in Pragya-Paramita-Sutras, dass die Grundlage sind für Mahayana. Wir alle wissen, indem wir Buddhismus gelernt haben, dann in Buddhismus gibt es nur zwei Sorten von Nirvana. Welche sind die zwei Sorten von Nirvana? Nirvana mit Rest, mit Sa-Avasesa Nibbana. Sa-Avasesa Nibbana ist die Nirvana, die ein Arahat, der Buddha ist auch ein Arahat, erfährt, weil noch in den 5 Aggregaten von Existenz. Hm? Das ist die, solange der Arahat oder der Buddha lebt, er lebt in den 5 Aggregaten, eben in der Welt gibt es nichts anderes als die 5 Aggregate. Und niemand kann, solange er lebt, die 5 Aggregate verlassen. Dann gibt es die Nirvana ohne Rest. Das ist dann Nirvana, das der Arahat erlebt im Tode. Dann die 5 Aggregate, indem er statt 5 Aggregate von Anhaften, der jemand, der erlöst ist, hat 5 Aggregate von Erlösung, Sila von Erlösung, Samadhi von Erlösung, Weisheit von Erlösung, die Aggregat von Vimutti von Erlösung und Aggregat von Wissen von Erlösung. Diese 5 Aggregate sind die Aggregate von einem, der die Erlösung in sich selbst verwirklicht hat. Wenn so eine Person dann stirbt, tretet er ein in Nirvana ohne Rest. Er ist dann nicht mehr an die 5 Aggregate von Existenz gebunden, indem er die 5 Aggregate von Erlösung verwirklicht hat. Jetzt ein sehr wichtiges Prinzip, das kommt in Pragyaparamita Sutta, was überhaupt nicht in in Widerspruch mit dem, was auch in Charya Pitaka Kommentar erklärt wurde, und das erklärt diesen Zustand von Bodhisattva, indem er durch Weisheit in Samsara bleibt, ohne Leiden von Samsara. So lernt er. Wie kann er das machen? Durch diese transzendentale Weisheit. Diese transzendentale Weisheit ist sehr eng verbunden mit dem, was sehr ausführlich in Pragyaparamita Sutras erklärt wird, mit dieser Lehre von 3 Nirvanas, oder die werden dann 4 Nirvanas. Dann gibt es noch 3, was ist die 3. Nirvana? Prakriti Nirvana, Pakuti Nirvana. Nirvana im Sinne von dem natürlichen Zustand aller Dinge, die immer da war und immer da ist und immer da sein wird. Es kann nichts anderes sein. Was ist der Grund dafür, dass diese Nirvana da ist? Indem, wie wir alle lernen, der bedingte Entstehung entsteht durch Nichtwissen. Nichtwissen ist nicht etwas, was wirklich existieren kann. Wenn Nichtwissen wirklich existiert, dann kann man ihn niemand beseitigen. Was wirklich existiert, ist dann eben dieser natürliche Zustand der Dinge, sogenannte Soheit. Oder Leerheit. Und durch die, obwohl der Bodhisattva genauso wie der Shravaka übt Entsagung, er auch übt zu, er lernt, wie er bleibt in diesem Zustand. Indem er diesen Zustand erreicht hat, dann wird er auch Buddha werden. In dem Sinne, dass es natürlicher Zustand der Dinge ist, wird er eben den Zustand von Buddha erfahren können, indem er nichts erreicht. Nichts erreichen ist nichts anderes als dieser natürliche Zustand, dass der Bodhisattva realisiert und der Buddha dann bringt zur Perfektion. Wir haben unsere Zeit überschritten, dann morgen setzen wir fort mit den Paramis. Heute sind wir nur am Anfang. Wir sind noch bei Nekama. Durch Nekama wird dann Sila geläutert. Und die dann Nekama dann führt zu Weisheit. Ohne Nekama keine Weisheit. Und die Nekama wieder läutert Weisheit. Deswegen, wir haben jetzt vier man kann sagen, die wichtigsten Paramis. Alle anderen Paramis dann haben direkt mit diesen vier Grundparamis zu tun. Die sind von diesen vier Grundparamis sozusagen deriviert. Also Dana, Sila, Nekama, Panya. Und morgen ist Antworten und Fragen. Übermorgen setzen wir fort unsere Erklärung über die Sachen, die einen zum Buddha machen können. Okay.